the seminar was inviting, for example, Krista was saying, if you had an abortion, I want you to come up. Es gab da verschiedene Möglichkeiten und sind Lebenssituationen durchgegangen worden, zum Beispiel Abtreibung. And it was just healing of inner pain of that. It was just amazing. People were coming up and they were giving the child a name and committing the child to God. Die Heilung von inneren Dingen, von Schmerzen. Und sie kamen dann Leute nach vorne und sie haben das bekannt und haben dann bewusst das Kind angenommen, ihrem Kind einen Namen gegeben. And then people who had miscarriages, they were coming up and oder Leute, die Fehlgeburten erlebt hatten. If they had not named the child, they were naming the child, giving them a name. Auch sie haben dann ihrem Kind einfach einen Namen gegeben. It's just this most very really you have to be gifted for this. She's extremely gifted, Krista. Und es ist sehr faszinierend, einfach man muss dafür wirklich begabt sein und sie ist begabt. And I would just so much like this to help our church. Und ich habe es einfach so sehr gemocht, dass es einfach eine Möglichkeit ist, dass unsere Gemeinde geholfen wird. She was saying that she's done a lot of study, she's very educated. Also sie ist sehr, sehr gut gebildet. Sie studiert sehr, sehr viel. To healing for many years. Und sie macht einfach diese Heilungsseminare seit vielen Jahren. She was saying that so much of what we go through, even physically, begins in the soul. Und sie sagt einfach, dass so viele Dinge, die sich dann irgendwie körperlich auswirken, beginnen in der Seele. Das ist Psychosomatik. And another thing it was so beautiful to worship on Friday night. Und es war einfach so wunderschön am Freitagabend anzubeten. Singing so loud and free that I was starting to lose my voice. Ich habe einfach so laut und so in so einer Freiheit gesungen. Es war fast, dass ich meine Stimme dabei verliere. I dropped down 20% just to preserve my voice a little bit. Ich habe es dann ein bisschen reduziert zu 20%, um meine Stimme einfach zu schonen. But I was observing that this anticipation of the Lord's presence to heal. Aber ich konnte einfach sehen, dass diese Erwartung der Gegenwart Gottes eben zu heilen. Very much released a spirit of worship. Dass sie einfach diesen Geist der Anbetung so freisetzt. So, right now, let's just listen to her. Also lass uns ihr einfach jetzt zuhören. I'm sorry that we don't have a video. Es tut uns leid, dass wir sie nicht auf Video she haben. She actually never stood in the light anyway. She was always in the dark. So the video would not have worked anyway. Also auch nicht wirklich jetzt hier im Scheinwerfer gestanden. This is Krista. And let's just listen to her. Können. Shall we let her speak into our lives as a church? Zulassen, dass sie einfach in unser Leben hineinspricht als Gemeinde. Sind wir dafür bereit? Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, to us as a church. Für uns als Gemeinde. In Jesus' name. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, ich habe auch dieses Smiling von einem Ort zum anderen, wenn ich bei euch bin. I also have the smiling from one ear to the other when I'm with you. Ihr segnet uns als Team und mich als Mensch unglaublich. You really bless us as a team and me as a person very much. Wie ich hier in diese Gemeinde gekommen bin. When I came into this church, da war beim ersten Moment der Heilige Geist hier. From the first moment I sensed the Holy Spirit. Es war unglaublich. And it was unbelievable. Es war eine solche Freiheit. It was such a freedom I felt. Und wenn ich oft so Konferenzen mache, and when I do these conferences and I do them often, dann müssen wir erst so richtig durchpowern. Then we have to, you know, start plowing through at the beginning. Bis der Heilige Geist da ist. Until the Holy Spirit is present and works. Und ich komme in diesen Raum hinein. But I came into this room. Und der Heilige Geist war da. And the Holy Spirit was here. Und wisst ihr, mehr brauchen wir nicht. And you know, that's all we need. Es nützt die beste Gabe nichts. The greatest gift is of no use. Wir kennen so viel hochbegabte christliche Menschen. Oh, we can have so many people who are really highly gifted. Aber sie haben keinen Charakter. But there's no character. Und Gott kann uns nur so viel Gabe richtig anvertrauen. And God can only give us as much of a gift. Wenn wir parallel im Charakter wachsen. As much as we are willing to grow in character. Und dann gibt's die Schleifsteine. And that's where the grinding stones come in. Und diese Gemeinde hat jetzt einen Schleifstein. And this church also has a grinding stone now. Es ist nicht schön. It's not a nice experience. Aber sie werden wachsen. But we will grow. In der Tiefe. Grow in depth. In der Liebe. And in love. Sie werden wachsen. And people will grow. Zu Jesus hin. Grow to Jesus. Und wenn wir zu Jesus hin wachsen, and if we grow to Jesus, dann hat Jesus allen Freiraum. Then Jesus has all the freedom he needs. Dann kann er alles machen. Then he can do anything. Und dann sind wir nicht mehr die Begabten. And then we're not only those people who are gifted. Dann sind wir die Geliebten. But then we are the people who are loved. Und wenn wir die Geliebten sind, and if we are the loved people, dann wird die ganze Welt zerschmelzen. Then the whole world will start melting. Und der Vater im Himmel freut sich. And the Father, our Father in heaven, will be happy. Und ich spüre diese Freude des Vaters im Himmel hier über diese Gemeinde. And I can sense this joy of the Father in heaven here in this church. Und ich habe das gestern und vorgestern so stark erlebt. And I really noticed that so strongly yesterday and the day before. Dass hier Menschen sind, that there are people here, die ihr Leben Jesus geben, who have given their life to Jesus. Und die immer wieder das gesungen haben. People who sung that over and over again. Ich gebe dir mein Leben. I'm going to give you my life. Ich gebe dir mein Leben. I'm giving you my life. Ich gebe dir mein Leben. I'm giving it to you. Und es gibt nichts Größeres für den Herrn. And there's nothing greater for the Lord. Als dass er unser Leben bekommt. As receiving our life. Weil dann können wir auch ihn empfangen. Because that is when we can also receive him. Und wenn Jesus in uns lebt, and if, when Jesus lives in us, ist alles in Ordnung. Everything will be good. Und ich bin heute früh aufgewacht mit dem Lied. And this morning I woke up with this song. Und unter der Dusche habe ich das immer gesungen. And I used to sing that under the shower. More of you and less of me. More of you and less of me. Mehr von dir und weniger von mir. Das ist ein Ohrwurm in mir. And that's a real earworm. In me. Und ich spüre hier diesen Hunger der Menschen nach Jesus. And I can feel this hunger that is present for Jesus. Den Hunger nach dem Heiligen Geist. Or this hunger for the Holy Spirit. Den Hunger nach dem Vater. And the hunger for the Father. Und das ist der Beginn von Erweckung. And that is always the starting point for a revival. Erweckung heißt Hunger haben. Revival means to be hungry. Und ich habe am Freitagabend schon zu Martina gesagt. And on Friday evening I mentioned to Martina. Irgendwann einmal müssen wir das Team noch segnen hier. Müssen wir die Leiterschaft segnen. At some point we'll have to take the time and bless the leadership. Keine Ahnung, wann der Heilige Geist sein Okay dafür gibt. I don't know when the Holy Spirit will give his Okay for this. Aber ich wusste, das steht vor der Tür. But I knew this would be coming up. Und dann hat Eric auf seiner Gitarre seine Saite gerissen. And then Eric broke a string on his guitar. Und dann sagt er so ganz urplötzlich, Christa, komm heraus, sag irgendetwas und ich muss meine Seite aufziehen. And then he says, Christa, come up here, please say something, I have to fix my guitar. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. And that's the way the Spirit works. Wir wissen nie, was in der nächsten Sekunde kommt. We never know what's going to happen in the next second. Alles, was wir zu tun haben, ist bereit sein. Everything that we need to do is just to be ready. Ja, und ich habe mir so gedacht beim nach vorne gehen, ja, was soll ich jetzt sagen? And I thought, okay, walking up here, what should I say now? Und wisst ihr, das Beste ist immer, wenn wir gleich anfangen zu beten. And the best thing is if we start praying immediately. Und dann kommt die Prophetie. And then prophecy comes. Das ist wie so ein bei den Taschentüchern, wo ein Taschentuch rauskommt aus der Box und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und das kommt das nächste. With this Kleenex box where you pull out one tissue and the next one comes up and the next one comes. Das ist Prophezeien. That's a prophecy. Und ich hatte keinen blassen Schimmer, dass eine Prophetie für die Leiterschaft kommt. And I had no idea that a prophecy was coming up for the leadership. Was mich am tiefsten bewegt hat von dieser Prophetie. And what really moved me the most deeply about this prophecy. Das Wort in Johannes. Was this word in John 16. Nicht ihr habt mich erwählt. Not you have chosen me. Ich habe euch erwählt. But I have chosen you. Und dass ihr hingeht. That you might go. Und Frucht bringt. And bear fruit. Und dass die Frucht bleibt. And that the fruit remains. Und dass der Vater im Himmel geehrt wird durch die Frucht. And that that Father in heaven is being honored through the fruit. Wisst ihr, wir können sehr viel machen im christlichen Bereich. Because you know, we can do a lot of things in the Christian realm. Aber wenig Frucht bringen. But bear little fruit. Und die Frucht bringt der Heilige Geist in uns. And the fruit is something that the Holy Spirit works in us. Und durch uns. And through us. Da können wir gar nichts machen. And there's nothing that we can add to this. Außer sagen, hier bin ich. Except for saying, here I am. Ich habe auch gesehen, dass diese Gemeinde ein Krankenhaus ist. I've also seen that this church is a hospital. Hier kommen die Verletzten, die Verwundeten. The wounded and the sick come in here. In die Herberge. And they come into this hostel. Der barmherzige Samariter bringt sie herein. And the compassionate Samaritan, brings them in. Und wisst ihr, ihr seid diese barmherzigen Samariter. And you know, you are those Samaritans. Die diese Verwundeten hereinbringen. Who bring the wounded in. In das Haus des Vaters. Into the house of the Father. Und er wird sie heilen. And he is going to heal them. Es gibt wenig christliche Gemeinschaften. There are only very few Christian communities. Wo Verwundete sein dürfen. Where wounded people can be. Wo Schwache sein dürfen. Or where weak people can be. Wo Heilung geschieht. And where healing happens. Sehr viel wird gepredigt. Wir müssen stark sein. A lot is being preached that we have to be strong. Und dann haben wir ein Kopfwissen. And then we have this knowledge in our heads. Und alles läuft über den Kopf. And everything works through the head. Und das Herz ist tot. But the heart is empty and dead. Aber Jesus will unser Herz heilen. But Jesus wants to heal our heart. Weil im Herzen ist die Liebe. Because the love is in the heart. Und Jesus sagt, an der Liebe werdet ihr erkannt. And Jesus said, you are going to be known by your love. Ihr werdet nicht erkannt an euren tollen, guten Gaben. You are not going to be known by your incredible good gifts. Ihr werdet nicht erkannt an eurem Wissen. And the world will not know you by your knowledge. Auch die Gemeinde wird euch nicht erkennen. Ihr werdet nicht erkannt an dem, was ihr wisst über innere Heilung. You are not going to be known by what you know about inner healing. Was ihr wisst über Befreiungsdienst. Or what you know about being set free. Über Prophetie. About prophecy. Über die Bibel. About the Bible. Das Herz. It's about the heart. Ist gefragt. It's about the heart. Und Jesus sagt, ich suche nicht eure Werke. And Jesus said, I'm not looking for your works. Ich suche euer Herz. I'm seeking your heart. Und hier in dieser Gemeinde. And here in this church. Darf das Herz kommen. The heart is allowed to be. Egal wie kaputt. And it doesn't matter how broken that heart is. Egal wie gut du drauf bist. Or it doesn't matter how well you're doing. Jesus ist hier der Hirte im Haus. Jesus is the shepherd of the house. Und das habe ich erlebt und gespürt. And that's what I've noticed and sensed. Und wo Jesus der Hirte ist, and where Jesus is the shepherd, wird er die Schafe weiden. He's also going to feed the sheep. Und er wird sie heilen. And he's going to heal them. Und sie werden stark werden. And they will become strong. Und ihr werdet dann wieder hinausgehen und die Zerbrochenen holen. And then you'll be able to go out and bring in more broken und hearts. Ihr werdet dann die Menschen heilen. And you will be those im Namen Jesu. Who will be able to heal people in the name of Jesus. Ich habe nichts gewusst von dem, was Rob heute vorgelesen hat. I didn't know anything about what Rob was reading before. Aber es ist mir sofort ein Also nachdem ich das dann gehört habe, noch einmal in deutscher Version, but after hearing that again in the German version, hat Jesus mir das Wort gegeben in Matthäus. Jesus gave me a word and it's from the Gospel of Matthew. Matthäus 16. Thank you. Vers 19. 16, verse 19. Und da sagt Jesus zu Petrus. And that's where Jesus says to Peter. Ja, ich fange an, im Vers 13 zu lesen. Or I'll start Matthew 16, verse 13. Da fragt Jesus die Jünger, so Jesus is asking his disciples, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Who do the people say the Son of Man is? Da antwortete Simon Petrus und sprach, they replied, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. You are Jesus, the Son of the living God. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm. And Jesus replied, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Blessed are you, Simon, son of Jonah. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. For this was not revealed to you by man. Sondern mein Vater im Himmel. But by my Father in heaven. Und ich sage dir auch. And I tell you, Du bist Petrus. You are Peter. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. And on this rock I will build my church. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. And the gates of Hades will not overcome it. Und das möchte ich euch, dir und Mary und dir Rob zusprechen. And that's what I want to speak into you, Mary, and into you, Rob. Ihr habt erkannt, dass Christus der Sohn Gottes ist. You have seen that Jesus is the Son of God. Und ihr verkündigt diesen lebendigen Christus. And you are proclaiming that living Christ. Und er hat euch diese Schlüssel in die Hand gegeben für diese Gemeinde. And he has given you the keys to this church into und your hands. Die Pforten der Hölle, die Hölle kann euch nicht überwinden. And the gates of Hades will not overcome you. Und ihr werdet stärker hervorkommen aus diesem Kampf. And you will become stronger through this struggle. Und ihr werdet in eine tiefere Liebe und Beziehung mit Jesus hineingeführt werden. And you will be drawn into a deeper relationship and durch love with diese Jesus. Stürme. Through these storms. Und ich sehe, wie der Herr Jesus euch diesen Panzer der Gerechtigkeit umlegt. And I see how the Lord Jesus is giving you the breastplate of righteousness. Und ich spreche das aus über die ganze Leiterschaft. And I can say this about the whole leadership. Der Herr Jesus gibt euch diesen Panzer der Gerechtigkeit. That Jesus is giving you the breastplate of righteousness. Weil ihr erkannt habt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Because you have acknowledged that Jesus is the Son und of weil God. Ihr den Sohn Gottes verkündigt hier in dieser Gemeinde. And because you are proclaiming the Son of God in this und church. Die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht kaputt machen können. And the gates of Hades will not be able to destroy this church. Und sie wird wachsen. And she is going to grow. Und sie wird wachsen, diese Gemeinde. And this church is going to grow. Und es werden deshalb die Zerbrochenen hier hereinkommen. And that's why broken people will come in here. Weil ihr selber zerbrochen wurdet. Because you yourself have been broken. Und weil derjenige, der zerbrochen ist, and because the person that is broken, bekommt ein Herz für die Zerbrochenen. Gets a heart for broken people. Und das ist es, was Jesus ruft, die Leute draußen von den Hecken und Zäunen. And that's what Jesus does, calling the people from the highways and from the byways. Diesen Mann, der unter die Räuber gefallen ist. Or that man who was robbed. Und wo er, der barmherzige Samariter, stehen geblieben ist. And where the good Samaritan stopped. Und die anderen sind vorbeigegangen. And all the others passed by. Aber nur derjenige, der ein zerbrochenes Herz hat, but only the person who has a broken heart, kann die Zerbrochenen da draußen spüren can also sense the broken und bekommt people out das, there. Das Mitleid, also diese Barmherzigkeit des Samariters. And he also gets this compassion und deshalb Samaritan. Werden sie eure Gemeinde stürmen. And that's why they will storm into this church. Sie werden kommen. And they will come. Sie werden kommen. They will come. Die Zerbrochenen. The broken. Und Jesus baut sein Reich mit den Schwachen. And Jesus is building his, nicht mit den Pharisäern. His kingdom with the weak, not with the Pharisees, nicht mit den Gescheiten. Or not with the intelligent. Er baut sein Reich mit den Schwachen. He's building a kingdom Zerbrochenen. With weak and broken. Und er lebt in diesen Menschen. And he lives in those people. Und verherrlicht sich. And glorifies es wird himself. Ein Platz hier sein, wo Jesus sich verherrlicht. This is a place going to be a place where Jesus is going to be glorified. Und es schaut am Anfang aus, dass ihr denkt, Hilfe, was sind das für Typen, die and da reinkommen? In the beginning it might look like help. Who are these people coming in? Meine Zeit, aus denen wird nie was. Oh my, this is never going to turn out. Aber der Herr Jesus wird sie heilen und stark machen. But Lord Jesus is going to heal them. He's going und to make them das strong. Das sind dann die Rennpferde für die Straße. And those are the strong horses that are made for the. Weil sie wissen, wovon sie sprechen. Because those people will know what they're talking wenn about. Wenn sie von der Straße kommen. When they come in from the roads. Und das ist die Zukunft für die Gemeinden. And that is the future of the churches. Auf die Straße. The streets. Wir können nicht warten, bis sie hereinkommen alle. We cannot wait till everybody comes in. Und ihr werdet Menschen hier haben, die gehen hinaus auf die Straße und bringen sie herein. And you will have people here going out to the streets and in die Herberge. Back to the, und dann gehen sie wieder raus. To the hostel and then go out again. Und Vater, ich danke dir für alle, die hier sitzen. And Father, I thank you for everybody sitting here. Und ich danke dir, Jesus, dass du für jeden einen Ruf hast. And I thank you, Jesus, that you have a calling for everybody. Spreche ich zu lange? Ich habe noch eine Idee von heute früh noch. Okay. Wir haben uns gestern, Johannes 21 hat uns sehr stark begleitet. Da steht, dass Jesus mit den Jüngern am Kohlenfeuer sitzt. John 21 has accompanied us this weekend, where it says that Jesus was sitting around this fire. Nachdem sie den großen Fischfang gemacht haben. After that big fishing trip. Und dann fragt Jesus den Petrus, dreimal hast du mich lieb. And then Jesus asks Peter three times, do you love me? Und wir haben gestern auch Antwort gegeben. And yesterday we also answered that und question. Vorgestern auf diese Frage. And the day before to aber that question. Es geht weiter. But it goes on. Dann kommt Petrus und fragt, was passiert mit diesem Johannes? And then because Peter asks and says, what is with this one? And he's talking about John. Und Petrus ist ja der Chef der Bande. And Peter, he's the leader of the gang. Ja. Ich bin auch so eine. And I'm also und Jesus one of, muss one mich of those. Sehr, sehr korrigieren. And immer Jesus wieder. Always has to correct me und again immer and again. Wieder heilen. And heal me again and again. Weil ich springe auch aufs Wasser und sauf ab. Because I'm also one of those people who jump onto the water and start sinking. Und der Petrus hat sofort wieder die Verantwortung übernommen für den Rest seiner Brüder. And Peter immediately took the responsibility to speak for everybody. Und sagt, was passiert mit dem? And so he asks, what is with this one? Und Jesus sagt, es geht dich in Dreck an. And Jesus said, that's none of your business. Ich habe meinen Weg mit ihm. I have my way with him. Folge du mir nach. You follow me. Folge mir nach. Follow me. Das heißt, Jesus gibt das Tempo. That means that Jesus sets the pace. Manches Mal bleibt er stehen. Sometimes he stops. So, komm, sitz mit mir. And then he says, come, sit with me. Ich möchte dir etwas erzählen. I'd like to tell you something. Ich möchte von dir was hören. I'd like to hear something from you. Intimität. I'd like to be intimate with you. Manches Mal, dann geht er in die Richtung. And sometimes he goes in that direction. Und ich sage, nein, Jesus, wir müssen in diese Richtung gehen. No, Jesus, I think we should go that das way. Ist jetzt wichtiger. This is, more important. Und Jesus sagt, folge mir nach. And Jesus says, follow me. Wenn wir das lernen, and when we have learned that, dass Jesus immer zwischen mir und dem anderen steht, that Jesus is always between me and the other person, dann geht es mir gut. Then I'm doing well, und dann geht's dem anderen gut. And also the other person will be weil okay. Auch ich bin ein gefährlicher Mensch. Because also I am a dangerous person. Weil ich gehe zu dem anderen hin und will ihm den Kopf waschen. Because I go to the other person and I want to set him straight. Jesus geht mit mir hin und wäscht die Füße. But Jesus goes with me to that person and we wash the person's feet. Jesus zwischen dir und mir. It's about Jesus being between you and between me. Jesus zwischen mir und dir. Jesus between you and me. Folge mir nach. Follow me. Und Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus geschenkt hast. Father, I thank you that you have given us Jesus. Das ist das größte Geschenk, was wir jemals empfangen konnten. And that's the greatest gift we could have ever received. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns in die Nachfolge gerufen hast. And Jesus, I thank you that you have called us to follow you. Du hast die Weisheit. Because the wisdom is with you. Für unseren Lebensweg. The wisdom for our walk of life. Und du bist der Meister. And you are the master. Und wir sind deine Lehrlinge. And we are the apprentices. Und ich danke dir, Jesus. And I thank you, Jesus. Dass wir hinter dir hergehen dürfen. That we can follow you. Amen. Amen. I actually asked her to go back up and say some more stuff, so she did, and we don't have that on tape. Also ich fragte sie nochmal ein paar Sachen zu sagen. Leider haben wir sie nicht aufgenommen. She just prayed for healing, and sie betete für Heilung und es war wunderschön. I had a nice experience yesterday afternoon. Also gestern Abend oder am Nachmittag hatte ich eine wunderbare Erfahrung. I also did this, they call it soaking, you know. Und ich habe das auch gemacht und das nennt sich so soaking, das heißt, man lässt sich einweichen durch den Heiligen Geist. I wasn't really like, you know, as a guy, I'm not like really into soaking, but also als Mann bin ich nicht so wirklich so der Typ, der so für das Einweichen so. My wife is really into it, so I thought. Also okay. Meine Frau, die ist wirklich da ganz begeistert davon. It's a family day, you know. Und dann habe ich gesagt, okay, heute haben wir Familientag. So we brought the two sleeping bags and we brought the roll. Die Schlafsäcke gebracht und so Isomatten dazu. On the left side there and Cody was with us, you know. Camp aufgeschlagen, dort drüben auf der linken Seite, der Cody war auch dabei. And we just laid there haben and they played music. Er spielte die Musik. And then people just came around and it was really pretty beautiful. I mean, I just laid there very consciously awake, but like a stone. Also Leute kamen einfach vorbei, ich lag da schon wach und war mir like bewusst. Put their finger on wie ein you Stein. To pray for you, you know? Und plötzlich kam diese was, Hand ganz vorsichtig. Really und dann haben sie gebetet für einen. I think I might even do it again. You know? Also könnte sein, dass es nochmal war. And it was cool. And then after that session, we were going upstairs to have dinner. Danach haben wir dann draufgegangen und haben gemeinsam Abendessen gegessen. The evening session was gonna start. Weil and, dann ja der Abendteil beginnen will. Then Ricky, that's the wife of Kenechi. Dann die Ricky, die Frau right. vom. Are they here? Yeah, they're. Günther. Of ja, Günther, right? Ja, right. Ja and, das sind's beiden. She asked. She had a friend and she asked me if I would come over. Sie hatte eine Freundin und sie bat mich, ob ich vielleicht bei ihr vorbeischauen könnte. So I came eben. Over and she said, "This is my friend and I've told her about Jesus. Can you tell her a little bit more?" Und so stellt sie mir vor und sagt, "Schau, das ist meine Freundin und wir haben ein bisschen über Jesus schon gesprochen und magst du ein bisschen das so sagen?" So she told me a little bit about her life. Und sie erzählt ein bisschen von ihrem Leben. Her struggles with believing in Jesus as God's Son. Und wo sich manchmal so ein bisschen da abmüht zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. About 10 minutes later. 10 Minuten später. She was like as ripe as a tomato. War so reif wie eine Tomate. And I usually, you know, I'm not like real quick to do this because my wife's much quicker at this. Also ist nicht so, dass da wirklich so immer so schnell dabei bin. Gleich meine Frau ist einfach schneller und präziser. Mary has told me many times. Ask them if they want to receive Christ. Bitte sie doch, ob sie jetzt Jesus empfangen möchten. Because I'm like good at just, you know, speaking in, into ich bin and. Gut einfach da, like, dass einfach in sich hineinsprechen. It's enough speaking. So I asked her, would you like to go with me and Ricky into the mother's room and receive the Lord? Und ich bat sie einfach, magst du vielleicht mit mir drüben in den Mutterraum hineingehen mit Ricky und einfach den Herrn empfangen. So we did. Und das taten wir. And it was so awesome. Das war like, einfach so der Wahnsinn. Oh my gosh, this is what it's all about. Darum geht es. That is the greatest miracle in the universe. Das ist das größte Wunder im Universum. When somebody receives the Lord. Wenn jemand den Herrn empfängt. And we were just telling her, like, because she kept computing everything into her mind. Yes, I understand it. Okay, I get it. Sie sagt immer so, ja, okay, das ist verarbeitet, okay, ja. You don't get it. It's a Begegnung. I said, it's an encounter. Das ist eine Begegnung. Oh, yes, I will believe what you say, and then I will kind of just, like, feel peaceful. Ja, dann werde ich friedlich sein. No. Jesus will touch you. He's alive. He really will. Jesus wird dich berühren. Er lebt. Er wird das tun. And then it happened. Dann geschah es. Just wanted to share that testimony. Ich wollte einfach nur dieses Zeugnis geben. Break my heart for what breaks yours. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. What is breaking the heart of God tonight? What is breaking His heart? Was bricht das Herz Gottes heute Abend? Let's just name a few things. Nennen wir ein paar Dinge. Children sitting in cellars. Kinder, die in Kellern sitzen. Chained. Angekettet. Making carpets. Die der Teppiche knüpfen. Day after day after day. Jeden Tag. Kindersklaven. What breaks the heart of God? Und was bricht das Herz Gottes? Girls who are coming to the big city because it's a job offer. Frauen, die in die großen Städte kommen, weil ihnen da irgendwie scheinbar Arbeit angeboten wird. They come to the office, und kommen sie ins Büro. And then they're taken into prostitution. Und sie werden direkt in die Prostitution geführt. Breaking the heart of God. Es bricht das Herz Gottes. Children who are orphans. Kinder, die Waisen sind. Breaking the heart of God. Es bricht das Herz Gottes. People who are being killed every single day. Menschen, Jeden Tag werden sie umgebracht. 500 believers a day are being killed in the world. We can't even compute the number. 500 Menschen jeden Tag werden in der Welt umgebracht, um ihres Glaubens willen. Are being slaughtered for their faith. Dahin geschlachtet für ihren Glauben. Breaking the heart of God. Es bricht das Herz Gottes. Millions of people who have never heard the gospel. Millionen Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Don't know that there's a living Savior who wants to have a relationship with them. Die gar nicht wissen, dass es einen lebendigen Retter gibt, der eine Beziehung mit ihnen haben möchte. So we sing that song, break my heart for what breaks yours. So singen wir dieses Lied, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Can I have my Bible, please? God wants to break our hearts. Gott möchte unsere Herzen brechen. Sometimes our hearts are just too hard to be broken for the things that break his. Manchmal sind unsere Herzen zu verhärtet, um gebrochen zu werden für das, was sein Herz bricht. So God breaks our heart with something else. Also bricht Gott unser Herz mit etwas anderem. To prepare us. Um uns vorzubereiten. Have a broken heart. Wir haben ein gebrochenes Herz. A broken heart God will never despise. Und Gott sagt, ein gebrochenes Herz wird er nie verachten. I was reading this verse this morning in Psalm 27. Ich las diesen Vers heute früh in Psalm 27. It's one of my favorite verses in the Bible. Es ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Verse 4. Vers 4. One thing I ask of the Lord. Eins habe ich vom Herrn erbeten. This is what I seek. Danach trachte ich. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. And I love this part. Und ich liebe dann, was jetzt kommt. To gaze upon the beauty of the Lord. Um anzuschauen die Freundlichkeit, die Schönheit des Herrn. And to seek him in his temple. Und nachzudenken in seinem Tempel. Oftentimes we're too unbroken to see the beauty of the Lord. Also zu oft geschieht es, dass wir zu wenig gebrochen sind, sodass wir den Herrn nicht sehen können. Like we were saying last Sunday. So wie wir das sagten letzten Sonntag. On Easter Sunday. Es war der Ostersonntag. The essence of Easter is an encounter with the living God. Die Essenz, das Wesen von Ostern ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Jesus wants us to encounter him over and over. Jesus möchte, dass wir ihm immer und immer wieder begegnen. And to see his beauty. Sodass wir seine Schönheit, seine Freundlichkeit betrachten können. The beauty of his holiness. Die Schönheit seiner Heiligkeit. Of his faithfulness. Seiner Treue. Of his goodness. Seiner Güte. Of his kindness. Seiner Freundlichkeit. Of his patience. Seiner Geduld. Of his grace. Seiner Gnade. And his mercy. Und seiner Barmherzigkeit. His faithfulness. Seine Treue. I think I said that already. Ich habe schon gesagt. Did I? The beauty of the Lord. Die Schönheit des Herrn. The eyes of the Lord. Die Augen des Herrn. The confidence of the Lord. Die Zuversicht des Herrn. The comfort of the Lord. Der Trost des Herrn. And this comes through circumstances. Und dies entsteht aus den Umständen heraus. I said a couple of weeks ago that. Ich sagte vor ein paar Wochen. These are just the best days of my life. Das sind die gesegnetesten Tage meines Lebens. Circumstances never determine the quality of my life. Umstände bestimmen nicht die Qualität meines Lebens. What determines the quality of my life is if I see the Lord. Was die Qualität meines Lebens wirklich bestimmt, ist, dass ich den Herrn sehe. There are people who live in a very, very high standard of living. Es gibt Menschen, die haben einen sehr, sehr hohen Lebensstandard. I've seen people, we're in the 10th richest country in the world. Wir sind in dem 10th reichsten Land der Welt. And yet the suicide rate is how high? Und doch ist die Selbstmordrate sehr hoch. I've seen people in Liberia, in the 2nd poorest country in the world. Ich habe Menschen gesehen im 2. ärmsten Land der Welt, in Liberia. With nothing. Die haben praktisch nichts. They use plastic bottles as their sandals. Sie nehmen so Plastikflaschen halbiert als Sandalen. And they are singing praises to God. Und doch singen sie Gott Lobpreis. Situations do not determine the state of our soul. Situationen bestimmen nicht den Zustand unserer Seele. But gazing on the beauty of the Lord. Sondern vielmehr dieses am Anschauen, diese Betrachtung der Schönheit des Herrn. This is what determines. Das bestimmt. What's in my soul? Was in meiner Seele ist. So David said, "There's one thing I desire." So sagt David, da gibt es eine Sache, nach der ich trachte. I will seek after. Und danach werde ich streben. You have to want it. Du möchtest es wirklich wollen. You have to go after this. Du möchtest es wirklich nachjagen. My one desire is to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Mein einziges Verlangen ist, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens. And to behold the beauty of the Lord. Und die Schönheit des Herrn anzuschauen. That's a continual encounter with Christ. Das heißt, eine ständige Begegnung mit Christus. I'll just close with this. Mit dem jetzt abschließen. If you cannot encounter him, wenn du ihm nicht begegnen kannst, maybe you want to take a walk. Vielleicht mach einen Spaziergang. And ask him this question. Und stell ihm diese Frage. Psalm 139. Psalm 139. Verse 23. Vers 23. Search me, O God. Erforsche mich, O Gott. And know my heart. Und erkenne mein Herz. And see if there is any hurtful thing in me. Und schau doch, ob da ein schmerzliches Ding in mir ist. Would you like to pray that prayer with me tonight? Möchtest du mit mir dieses Gebet beten? Search me, O God. Erforsche mich, O Herr. And know my heart. Und erkenne mein Herz. We can just dim the lights a little bit. Vielleicht können wir eben das Licht ein bisschen dimmen. Maybe tonight you're going to have an encounter with Christ. Vielleicht habt ihr heute Abend eine Begegnung mit dem Christus. Maybe you thought this was just a regular service. Vielleicht habt ihr euch gedacht, naja, das wird schon ein normaler Gottesdienst sein. With some nice singing and I'll meet some friends. Nettes Singen und dann werde ich noch ein paar Freunde treffen. Maybe even an interesting message. Vielleicht auch eine interessante Botschaft. But tonight, let's pray. Aber heute Abend, lass uns beten. Say these words. Sprich diese Worte aus. Try me, O Lord. Erforsche mich, prüfe mich. Say those words. Try me, O Lord. Prüfe mich, Herr. And know my heart. Und erkenne mein Herz. Search me, O God. Erforsche mich, and Gott. And know my heart. Und erkenne mein Herz. See if there's any hurtful thing in me. Und schau doch, ob da ein schmerzliches Ding in mir ist. Just take a moment for the Lord. Nimm dir einen Moment Zeit vor dem Herrn. Say those words, search me, O God. Und sprich es aus. Erforsche mich, Herr. Search me, O God. Erforsche mich, O Gott. I want to see you. Ich möchte dich sehen. I want to see your beauty. Deine Schönheit. I haven't seen it in a while. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. It's in my head, but it's not in my heart. Irgendwie ist es in meinem Kopf, in meinem Verstand, aber nicht in meinem Herzen. I'm missing this thing by 18 inches. Da verpasse ich etwas und das sind nur 18 inches, 40 Zentimeter, die fehlen. Let's take a moment. Nehmen wir uns diesen Moment. As I was sitting there, the Lord gave me this verse. Als ich gerade da saß, hat mir der Herr diesen Vers gegeben. Come to me, all of you that are weary and heavy laden. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. And I will give you rest. Ich werde euch Ruhe geben. Take my yoke upon me. Nehmt auf euch mein Joch. And learn of me. Und lernt von mir. For I am humble and meek of heart. Denn ich bin demütig und sanftmütig. And you will find rest for your souls. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. So take that situation in your life. Also nimm diese Situation in deinem Leben. This burden. Diese Last. And give it to Jesus. Und gib sie Jesus. Picture that yoke coming off of you and onto him. Stell dir vor, wie dieses Joch von dir abgenommen wird und auf ihn gelegt. And then you walk together with him. Und dann gehst du zusammen mit ihm. And because he's carrying the load, it's no longer heavy. Und weil er die Last trägt, ist es nicht länger schwer. He will take care of you. Er wird für dich sorgen. You don't have to look out for yourself. Du musst dich nicht um dich selbst kümmern. You don't have to take care of yourself. Du musst dich nicht um dich selbst sorgen. He will take care of you. Er wird für dich sorgen. Just lean on him. Lehn dich auf ihn. And let him take your cares. Und lass zu, dass er deine Lasten trägt. He loves you. Er liebt dich. He cares for your soul. Er sorgt sich um deine Seele. And thank him now for that situation. Und danke ihm jetzt für diese Situation. Because it is forming you. Denn sie formt dich. Into a beautiful masterpiece. Ein wunderbares Meisterwerk. And people will see Christ formed in you. Die Menschen werden sehen, wie Christus in dir Gestalt annimmt. As we let him work into our lives. Wenn wir es zulassen, dass er in unserem Leben arbeitet.